Weswegen haben Sie mich hierhin bestellt? Sarah kommt heute zurück. Sarah Klein. Sie kommt heute zurück. Und ich will nicht, dass du dich mit ihr triffst. Aber das wissen Sie doch, dass wir uns 12 Jahre seit Sarah in Israel lebt nicht mehr gesehen haben. Eben drum. Ich fürchte, dass ihr große Lust habt, euch nach so langer Zeit wiederzusehen. Sie fürchten? Sie wissen sehr gut, dass es zwischen ihr und mir nie etwas gegeben hat. Es war eine platonische Liebe. Genau das fürchte ich ja. Dass es aufhören könnte, eine zu sein. Die als Indianerin verkleidete Serviererin stellte das Frühstück vor Felix hin. Ich benutzte die Gelegenheit, um wegzuschauen. In diesem Augenblick hasste ich Bernstein zutiefst, weil er sich in meine Privatangelegenheiten einmischte.